Aufgabe 1.4a. Sie hören den Anfang von 3 Telefongesprächen, bei denen der gewünschte Gesprächspartner nicht zu erreichen ist. Anruf 1. Bartsch, guten Tag. Guten Tag, hier Lehmann von der Firma Strehl Hamburg. Kann ich Herrn Kuhn sprechen? Herr Kuhn ist gerade beim Mittagessen. Soll er Sie zurückrufen? Nein, ich melde mich etwas später wieder. Ist gut, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Anruf 2. Linz? Guten Tag, hier spricht Harab, Svenska Marketing Stockholm. Ich möchte Frau Lehmann sprechen. Frau Lehmann ist in einer Sitzung. Ach so, wissen Sie, wie lange das dauert? Die Sitzung dauert wahrscheinlich den ganzen Tag. Wollen Sie eine Nachricht hinterlassen? Ja, können Sie Frau Lehmann sagen, dass ich Sie gerne erreicht hätte? Anruf 3. Werner am Apparat? Guten Tag. Moore, Cooper Engineering, Manchester. Könnte ich bitte Herrn Hubert sprechen? Herr Hubert spricht gerade auf der anderen Leitung. Soll er Sie zurückrufen? Ja, bitte. Könnten Sie Ihren Namen wiederholen, bitte? Moore.